So, dann wiederhole ich noch mal ganz kurz die Eröffnung und heiße alle herzlich willkommen bei der Bundesvorstandssitzung am 12.07. Ich habe ja schon Hallo in die Runde gesagt, dann hiermit also auch ein herzliches Hallo an alle, an den Funkempfängern und die das im Nachhinein anhören. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Dann stelle ich nochmal fest, Carsten und Lilly bitten sich zu entschuldigen, da sie zurzeit Urlaub machen. Ansonsten sind anwesend die Dorle, der Tobias, die Astrid, der Lothar, der Thomas und ich. Und Petra wird in Kürze folgen. Damit stelle ich also die Beschlussfähigkeit fest. Und der erste Punkt heute ist die Genehmigung des letzten Protokolls. Ich sehe, ihr habt euch schon eingetragen. Tobias? Moin. Möchtest du es ins Bett eintragen? Ja. Dafür sind Astrid, Dorle, Lothar, Thomas und Tobias. Ich enthalte mich, weil ich nicht da war. Damit ist das letzte Protokoll angenommen und genehmigt. Als Termin der nächsten Sitzung möchte ich dann gerne den 26. Juli um 20.30 Uhr bekannt geben. Thomas, du stehst die ganze Zeit am Sprechenmikro, sorry. Möchtest du was sagen? Ich habe mich nur schon mal hingestellt. Hört ihr mich? Wir hören dich. Okay, ich habe mich nur schon mal hingestellt, weil, glaube ich, mein Antrag heute der einzige ist. Du stehst dich schon mal warm, okay, gut. Dann gehe ich erstmal wieder über zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Vorstands. Carsten, wie gesagt, fehlt, er ist am Urlauben und wir hoffen, er erholt sich gut. Ich für meinen Teil hatte dies und das zu tun, mit Tickets gearbeitet, Datenschutzthemen standen auf der Agenda, wie das Thema der Facebook-Seiten, wo es ja eine gewisse Änderung gab oder Diskussion aufkam, inwieweit man das nutzen darf. Und dann war ich in Stuttgart zu Besuch bei der Bezirksverbandsversammlung und der Kreisverbandsversammlung am letzten Sonntag. Gibt es Fragen soweit zu Carsten oder mir? Dann erwähne ich für Lilly nochmal, dass sie auch in Urlaub war. Daher ist auch zunächst nichts im Pad. Ansonsten steht sie für Fragen mit Sicherheit auch bilateral zur Verfügung oder immer gern an Vorstand@ und würde übergeben an Astrid. Ja, schönen guten Abend. Bei mir geht's schnell. Ich war nur in unserer Arbeitssitzung. Ansonsten ist derzeit Pause. Gibt es Fragen dazu? Dann Lothar, bitte. Du bist ein bisschen leise. Ein bisschen leise ist gut, man hört ihn nicht. Lothar wählt sich gerade noch mal ein. Ich würde vorschlagen, dass wir dann... wieder da, Lothar. Lothar, sag mal was. Man hört dich immer noch nicht. Ich würde vorschlagen, dann, bis wir die Tonprobleme geklärt haben, gehen wir weiter zur Dorle. Dorle, möchtest du? Ja, schönen guten Abend nochmal an alle. Also ich war bei diversen Mandelterminen dabei, unter anderem auch Bezirksvorstand Oberbayern, Vorstandssitzung. Dann war ich vorletztes Wochenende auf einem Besuch im Bauernhofmuseum in Ammerang. Ach, das Ammerang muss ich noch dazu schreiben mit Führung. Und zwar auf Einladung unserer Bezirksrätin Martina Wenter. Da hatten die Piraten und die ÖDP uns eingeladen. Und dann noch das aktuelle Tagesgeschäft. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Das aktuelle Tagesgeschäft ist Buchen und so. Genau. telefonieren, buchen, E-Mails beantworten und so weiter und so fort. Hört man mich jetzt? Oh. Ja. Wenn dann keine weiteren Fragen zu Dorle sind, dann Lothar, darfst du. Ja, also die Daten stehen im Pad, hatte ich ja im Chat schon geschrieben. Wir haben Kontostände in Höhe von 715.000 Euro. Dem stehen Gegenüberverbindlichkeiten von 334.000 Euro. So, in den letzten 2 Wochen war zum einen die Sitzung im Schatzmeisterclub. Das Protokoll ist im Pad verlinkt. Es gab eine Mumble mit meiner Schatzmeisterrunde und wir haben eine Vorbesprechung mit dem Wirtschaftsprüfer für die nächste Prüfung gemacht. Wenn Fragen sind, raus damit. Sammy, möchtest du loslegen? Ja, das wäre lieb. Lothar, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt an dich direkt Sinn macht, sonst muss ich sie später jemand anderem stellen. Es geht einfach um den Wahlkampf für Europa. Und wenn wir Kandidaten, im Moment sind es, ja, ist egal, wenn wir irgendwo hinfahren müssen oder schnell irgendwo sein müssen, das verursacht ja Reisekosten. Und die kann ja nicht jeder alleine tragen. Ist da irgendetwas vorgesehen, zum Beispiel wie eine Bahncard oder für das halbe Jahr oder sonst irgendwas? Also es würde schon Sinn machen, wenn so Wahlkampfkoordination mal einen groben Plan erstellt, was da vor ist, dann kann man auch entsprechend sehen, wo man vorab schon mal Budgets plant, wo man langfristig mit den Landesverbänden Budgets plant. Da wäre so die grobe Planung, was insgesamt die Vorhaben sind, schon wichtig. Ja, okay, wir sind mit dem Wahlkampfkoordinator noch nicht ganz so weit, aber das kommt dann sicher. Dann müssen wir dann an Vorstand Ed schreiben, nehme ich an. Ja gut, für Wahlkampf ist ja primär dann Lilly auch zuständig, unterstützt von Petra. Und wie gesagt, es wäre wichtig, wenn man erstmal so einen groben Plan hätte, weil wenn man jetzt fleißig anfängt, Kosten zu fabrizieren und man dann später nichts mehr hat, ist es nicht so schön, wenn man jetzt einen Plan hat, dann kann man sich abschätzen, was man jetzt in der ersten Phase reinhaut und wie viel man am Ende übrig hat. Ja, gebe ich dir völlig recht. Danke erstmal soweit. Es war nur, kam nur schon hoch, dass wir uns wohl zu dritt bei Julia in Brüssel treffen wollen. Und da ist dann genau sowas, wo man vorher ganz gerne weiß, woran man ist. Okay, danke. Danke für die Nachfrage, Sammy. Bastian, dein Mikro. Ja, schönen guten Abend. Frage an Lothar. Ich habe geguckt, es gibt ja ein Protokoll im Wiki vom Schatzmeisterclub. Nicht Schatzmeisterrunde, sondern Schatzmeisterclub. Und da geht ja mehr oder weniger daraus hervor, dass zumindest die Anwesenden der Meinung waren, gar kein Geld für den Europawahlkampf auszugeben, das offensichtlich sinnfrei sei. Was braucht der Schatzmeisterclub letztendlich, auch aus deiner Sicht, um überhaupt irgendwie Geld rauszurücken? Denn ohne brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Danke. Wo liest du darauf, dass das Konsens ist? Es gab mehrere Meinungen dazu und im Endeffekt war dann auch so der Konsens, den ich eben auch an Sammy wieder weitergegeben habe. Wir brauchen erstmal eine Planung, was insgesamt die Vorhaben sind. Dann kann man sehen, wie man da vorgeht. Es gab eine Diskussion darüber, so wie es im Protokoll ist, mit unterschiedlichen Meinungen aber wir haben da nicht entschieden, kein Geld reinzustecken. Das ist absolut falsch. Dann sage ich danke für die Möglichkeit der Klärung und schade, wenn es missverständlich war, aber gut, dass wir das klären konnten. Gibt es weitere Fragen zu Lothar? Dann gehen wir weiter zu Thomas. Ja, schönen guten Abend nochmal. Ich fange wie immer an mit den Mitgliedern. 9058 Mitglieder insgesamt, davon 4214 stimmberechtigt und 21 schwebende Mitglieder. Ja, ansonsten diverse Mammelsitzungen, Arbeitssitzungen in Bayern und wie Dole auch im Bezirksverband Oberbayern mal ein bisschen beruhigt, was so abgeht. Ansonsten hat sich bei mir auch in letzter Zeit relativ im Rahmen gehalten, weil ich brotjobtechnisch einfach abends so ziemlich spät zu Hause bin und fix und fertig von der Arbeit. Was jetzt am Wochenende ansteht, vielleicht von den einen oder anderen auch interessant, der in der Nähe wohnt oder Bock drauf hat, vorbeizukommen. In München ist CST. Wir haben wieder einen LKW und ja, wir suchen noch Leute, die mitfahren und helfen und auch einfach nur Spaß dran haben. Danke. Sehr cool. Vielen Dank. Sammy, Mikrofon. Ja, ich bin heute lästig. Tut mir leid. Lieber Tomatenfisch, du hast die 9000 irgendwas 40 Mitglieder und davon 4000 irgendwas Stimmberechtigte erwähnt. Das sind nun Zahlen, die kenne ich ja nun seit langer Zeit schon. Es ändert sich auch eigentlich immer nichts dran, außer dass es insgesamt leider hier und da auch weniger werden. Was wir in der Satzung stehen haben, wenn ich mich recht erinnere, ist, dass wenn 2 Jahre kein Mitgliedsbeitrag gezahlt wird, dass das automatisch die Mitgliedschaft erlischt. Nein, das ist nicht so. Wir haben in der Satzung stehen, dass man nach 2 Jahren die Mitgliedschaft streichen kann als Gliederung. Das kann jede Gliederung tun. Also es kann ein Kreisverband, Regionalverband, was weiß ich nicht, kann das beantragen beim Bundesvorstand. Da gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Also die letzten 3 Monate keine Kontobewegung, das Mitglied muss mehrmals angeschrieben worden sein etc. Und dann wird die Streichung durchgeführt. Und wenn dann ein Mitglied sagt, nee, ich möchte meinen Beitrag, also die kriegen dann noch einen Brief von der BGS, und wenn dann ein Mitglied sagt, ich möchte meinen Beitrag nachzahlen oder ich habe das vergessen, nicht mitbekommen, dann bleibt das Mitglied auch automatisch Mitglied. Sprich, da sind letztendlich die Gliederungen selbst dafür verantwortlich. Ich weiß, in Bayern hat sich da immer der LVG-Sektor drum gekümmert. In anderen Landesverbänden mag das unterschiedlich sein, aber letztendlich jeder Generalsekretär sollte wissen, wie so eine Streichung durchführbar ist. Und ansonsten kann er sich gerne an uns wenden. Es gibt auch eine Wiki-Seite. Wir sind da immer gerne hilfsbereit. Okay, danke dir. Weitere Fragen? Sammy, auch von dir? Nee, ich bin gerade beim Runterhüpfen, habe aber die Tür nicht gefunden. Okay. Mumble ist nach oben abgehauen. Dann übergebe ich an Tobias. Ja, hallo, ich war auch bei der Arbeitssitzung des Bufos, wo uns leider wieder ein IT-Ausfall überrascht hat. Wurde zum Glück dann relativ schnell gefixt. Dann hatte ich einiges im Bezirk zu tun. Wir haben gerade die Vorbereitung zur Landtags- und Bezirkstagswahl. Da war jetzt Listenerfahrung in der Oberpfalz. Ich hatte jetzt einiges an Orga zu tun und bin jetzt auch Kandidat geworden. Ich habe das Antragsportal zum Bundesparteitag 18.2 angelegt. Ort und Datum sind noch offen, aber der Link ist schon mal im Pad. Ihr könnt loslegen mit Anträgen. Es ist natürlich auch gerne gesehen, die Anträge vorher im Discord zu diskutieren und nicht einfach irgendwie halbgar Dinge einzustellen. Da wären wir euch sehr dankbar. Dann die üblichen Themen Redmine-Neuinstallation, da geht es jetzt auf die Fertigstellung zu. Wir sind jetzt dabei, das zu installieren und wir hoffen, dass dann nächste Woche die Testphase anfangen kann. Gibt es noch einige neue nette Features, mit denen wir dann viel Spaß haben werden. So, dann war noch die Bio-Entwicklung, da habe ich bis ein Portal weitergeschraubt und ich habe mir jetzt mal das Ziel gesetzt, dass das Ding im August, irgendwann eher Ende August, dann mal in einer ersten Version online gehen kann, um ein bisschen Feedback einzuholen und dann die Entwicklung ein bisschen zu verbreitern. Fragen? Möchtest du kurz nochmal umreißen, aus welchen Elementen der Bio besteht und was dann besteht, also was wir schon haben, beziehungsweise was, wie so die Entwicklungsschritte insgesamt angedacht sind, damit es keine Missverständnisse gibt? Ja, ganz kurz. Also wir haben einen BioID-Server, der läuft in der Schweiz schon recht erfolgreich seit einigen Jahren jetzt schon für Discourse. Also das ist die zentrale Anmeldungsstelle, mit der die Mitglieder dann bei der Anmeldung einmal zu tun haben. Und dann haben wir noch das Antrags- oder das Bio-Portal, in dem Anträge eingestellt werden und Anträge unterstützt werden, Pro-Kontra-Diskussion stattfindet, wo die Antragskommission ihre Arbeit tun kann. Da arbeite ich vor allem dran. Da gab es schon 2 ältere Versionen. Das ist jetzt quasi die 3. Version, die dann auch die Produktivversion sein soll. Die erste hatten wir damals schon bei diesem ersten Bio-Lauf im Einsatz damals. Und die zweite Version, die läuft in der Schweiz aktuell und das ist dann jetzt die richtige Version sozusagen. Dann brauchen wir noch ein Abstimmungsmodul. Da haben wir tatsächlich ein Problem, da entwickelt gerade keiner dran. Das ist nicht allzu groß, aber das müsste mal jemand tun. Ich habe da auch zu einen Artikel geschrieben, das kann ich nochmal verlinken, falls sich das noch jemand mal anschauen will und vielleicht hat auch jemand eine Idee, was man da tun könnte. Danke sehr. Gibt es Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann begrüße ich jetzt Petra. Hallo Petra, willkommen. Und die Bühne ist deine. Ja, danke. Hallo und guten Abend. Mitgliederverwaltung wie gehabt. Noch ein paar Sachen zum P-Shop. UFO-Arbeitssitzung. Beim Pirateninfostand beim Bergmarkenstraßenfest in Berlin. Unter anderem Unterstützerunterschriften sammeln. Auch weiter im EU-Wahlkampf geplant. Und mich auch noch um die Orga für die Unterschriftenformulare gekümmert. Vielen Dank dafür. Gibt es Fragen an Petra? Dann nochmal vielen Dank an alle Kollegen und nach wie vor in die Runde, wenn es Fragen gibt oder wenn im Nachhinein Fragen kommen oder beim Lesen des Pads, immer einfach anpingen über Twitter oder per E-Mail, entweder bilateral oder an Vorstand@. Wir antworten dann gerne. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, den Antrag auf Anschaffung von Technikzeugs. Thomas, du hast dich am Mikro schon eingeschwungen, jetzt darfst du. Ja, dann mache ich das doch. Also bekanntermaßen rede ich in Sachen Technik wie der Blinde von der Farbe. Was mir natürlich auffällt, ist, dass immer öfter Technik ausfällt, sei es Pads, sei es das Wiki. Das Wiki wurde ja gerade eben schon angesprochen, ist das unser Hauptinformations- und teilweise auch Arbeitselemente. Insbesondere wurde auch gesagt, dass man möglichst viel aus den Pads in die Wikis übertragen solle, damit es dauerhaft gesichert ist. Und damit es dauerhaft gesichert ist, meint Loki, dass da zwei Switches wie verlinkt angeschafft werden müssten. Ob die nun neu zu kaufen sind, ob man die irgendwo gebraucht kriegt und dann das etwas weniger als 2000 und paar Quetschte kostet, kann ich jetzt nicht sagen. Das wird die Bundes-IT sicherlich am besten wissen, wo sie einkaufen müsste. Und ja, ich bitte euch eben darum, diese Gelder zu bewilligen, damit eben auch das Wiki tatsächlich dauerhaft zur Verfügung steht. Ich habe fertig. Vielen Dank für die Vorstellung. Wer hat erste Fragen oder möchte was sagen? Ich würde gerne gleich was dazu sagen. Als erstes, der Antrag kam ja vorgestern Abend rein. Ich war gestern den ganzen Tag mit meiner Frau unterwegs, weil sie ein bisschen Geburtstag hatte und ich ein bisschen was anderes im Kopf, also Piraten. Insofern habe ich es leider nicht geschafft, mit der IT darüber zu reden. Ich hätte prinzipiell überhaupt kein Problem mit dem Antrag und hier auch mit die Gelder, da müsste Lothar vielleicht was dazu sagen. Aber ich finde, erstens sollte der Antrag, wenn aus der IT kommen, sie wissen eigentlich, wie sie mich erreichen, sie wissen, wie sie uns erreichen, sie könnten da auch genauer sagen, was sie denn wollen und etc. Das zweite Problem, was ich da gerade sehe, ist einfach, wir haben in Offenbach immer noch Hardware stehen, die nicht eingebaut worden ist. Ich glaube also, dass uns das ja nicht zwangsläufig helfen wird. Also es hilft halt wenig, wenn die Hardware da ist und dann trotzdem keiner Zeit hat, das Ding da einzubauen. Insofern würde ich den Antrag gerne zurückstellen, würde nochmal Rücksprache mit Thorsten und überhaupt generell der IT halten. Also wie gesagt, ich halte das für sinnvoll. Ich möchte jetzt bloß nicht irgendwie beschließen, wir bestellen jetzt das und das oder geben Gelder dafür das und das frei, sondern ich würde da erst nochmal Rücksprache halten, wie wir das am besten lösen können, wie wir das auch zeitnah umsetzen können, weil mir ist auch klar, dass das in letzter Zeit die Ausfälle immer häufiger werden. Aber ich sehe es halt auch so, dass in der Bundes-IT immer weniger Leute da sind und da macht es halt keinen Sinn zu sagen, jetzt weil Loki jetzt sagt, das und das brauchen wir bestellen sie, dann haben wir trotzdem niemanden, der das Zeug verbaut. Also insofern würde ich einfach bitten, das Ding nochmal zurückzustellen. Sobald ich Rücksprache gehalten habe, können wir das auch gerne im Umlauf beschließen. Ich glaube, das sollte möglich sein. Ansonsten zum Geld sollte vielleicht Lothar nochmal was sagen. Ja gut, zum Geld hängt halt so ein bisschen davon ab, wenn es lebenswichtig ist für die IT, dann kommen wir da nicht drum rum, dann müssen wir irgendwann das rumschieben. Von daher ist halt für mich erstmal wichtig, aus der IT direkt zu hören, welche Ausfälle das jetzt betrifft, welche Auswirkungen diese Ausfälle haben, außer dass mal was nicht zur Verfügung steht. Das hat ja teilweise noch andere Auswirkungen gehabt. Es muss klar sein, so ein Switch löst nicht alle Probleme, auch nicht alle Ausfälle der letzten Zeit. Von daher wäre es mir schon wichtig, direkt aus erster Quelle zu hören, was da notwendig ist und nicht aufgrund eines Tweets von jemand anders entsprechend reingegeben. Danke. Petra, du blinktest noch. Wolltest du auch was sagen oder ist es einfach nur ein Hänger? Nee, danke. Noch weitere Anmerkungen, Fragen? Dolle? Ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar, wenn man auf den Link hier klickt im Pad, dann kommt man ja in dieses Ticket. Und dann, wenn ich den Moment, ich muss meinen Knopf loslassen. Ja, der Link auf die Gerätschaften ist verkürzt und geht deswegen nicht, ne? Und eine Bemerkung, hat Gabriele den richtigen Link eingetragen. Ah, okay, weil der Twitter-Link, der funktioniert dann. Jetzt habe ich auch gesehen, um was es für Kosten geht oder so, aber der erste funktioniert nicht, genau. Okay, danke. Lothar, hast du zufällig was zum Budget im Kopf, wofür alles budgetiert wurde und ob das eins der Ausgaben wäre, die irgendwie quasi vorbudgetiert sind oder inwieweit das und vorher gesehen ist, budgettechnisch? Ja, im IT-Bereich sind, wir haben zum Beispiel erst einen der beiden neuen Server, die geplant waren, soweit ich weiß. Könnte man da gegebenenfalls was umschichten oder notfalls aus Rücklagen, die eigentlich für die U-Wahl vorgesehen sind, kann man natürlich auch was nehmen. Wie gesagt, wenn es wichtig ist, also so richtig wichtig, dann kriegt man das in der Größenordnung zusammen. Vor allem, wenn irgendwelche Datenverluste drohen, weil da sind ja auch die Datenablagen gegebenenfalls betroffen, dann kommen wir da nicht drum rum und dann kriegt man das auch hin. Okay, gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir kurz durchsprechen, ob wir den Antrag verschieben mögen, ähnlich wie du es gesagt hattest, Thomas, dass wir einfach nochmal ein Feedback einholen. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank an Thomas, dass du uns den Tweet so schnell da zur Kenntnis gebracht hast und da auch gleich mit dem Antrag gehandelt hast. Das ist immer gut, dass wir da gleich Bescheid wissen. Also wäre es für euch, ihr könnt ja noch kurz eintragen, ob wir das dann einfach verschieben würden ins Pad. Und dann das im Umlauf beschließen, sobald wir die Informationen haben. Zumal auf der Seite ja Lieferzeiten, wenn ich das richtig sehe, von etwa 4 Wochen angegeben sind, kommt es da jetzt auf ein paar Tage nicht an, wenn wir das dann im Umlauf beschließen, wenn es wichtig ist, denke ich mal. Gut, damit sind eigentlich alle dafür, den Antrag zu verschieben. Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 4.2. Der Antrag. Entschuldigung, ich habe noch eine Wortmeldung von Thomas Gansko im Pad. Oh. Ah, Thomas, bitte. Ja, also ich danke euch, dass ihr euch jetzt mit diesem Antrag beschäftigt habt. Ich denke mal, das mit dem Verschieben ist kein Problem. Auch eine Rücksprache mit der Bundes-IT direkt ist sicherlich sinnvoll. Und ich freue mich, dass auch Gelder, wenn sie dann notwendig sind, dafür zur Verfügung stehen. Und nutze die Gelegenheit, euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Danke sehr, dir auch. Dann jetzt der Punkt 4.2, der nicht öffentliche Teil. Da haben eigentlich auch alle zugestimmt, dass wir im Anschluss an die Sitzung einen nicht öffentlichen Teil haben. Der ist damit angenommen. Weitere Anträge sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, sonstige Fragen an den BUFO, sonstiges und Fragen an den BUFO. Petra, möchtest du das vortragen, weil du da besonders engagiert bist? Ansonsten lese ich es auch gerne vor. Du meinst das zur PPIU, da wäre nett, wenn du das vorliest, weil das kommt, glaube ich, auch vieles von Thomas Gaul und ich weiß da leider die Details nicht. Okay, sehr gern. Also, und da werden noch Leute gesucht, die sich am gemeinsamen europäischen Wahlprogramm beteiligen. Das ist auf Englisch. Das heißt, es ist durchaus hilfreich, wenn man da das ein oder andere Wort schon kann. Es geht natürlich um die EU-Wahl im kommenden Mai. Das Pad ist verlinkt im Sitzungspad. Wir freuen uns über jeden, der mithilft und ja, das weiter vorantreibt. Dazu gibt es noch einen Verweis auf das französische Diskurs, wo weitere Diskussionen stattfinden. Und es gibt auch ein Real-Life-Meeting, das ist in Barcelona am Wochenende vom 21. und 22. Also dem nächsten Wochenende. Dann nochmal der Hinweis zum Unterstützungsunterschriften sammeln in Hessen oder eben sammeln der Unterschriften von Hessen. Das kann natürlich auch außerhalb von Hessen sein. Hauptsache es sind wahlberechtigte Hessen. Auch da ist das Link im Wiki, im Pad ist das Link zum Wiki, wo weitere Informationen darüber sind, wann und wie gesammelt werden kann, inklusive auch der dazugehörigen Formulare. Dann nochmal ein Aufgreifen der Anmerkung in einer der vorherigen Sitzungen zum Thema, wie machen wir das eigentlich mit den Aufnahmen der Bundesvorstandssitzung. Hier sind neue Möglichkeiten, diese Aufnahmen entsprechend zu verwalten, hochzuladen und zu archivieren, am Testen und in Arbeit. Das Ganze passiert dann im Zusammenhang mit dem Krähennest. Das nächste Thema ist Open Antrag. Hier ist ja bekannt, dass wir da an einer Lösung finden müssen, weil der Server bald umziehen müsste. Jetzt steht ein neuer Server bereit und da bringt sich der Alcadis dankenswerterweise nochmal verstärkt ein. Sammy. Jo, es geht um die Unterstützerunterschriften und zwar jetzt in diesem Falle für die Europawahl. Und da sollte es einen vorläufigen Flyer geben. Wie weit ist das bei euch in der Planung gediehen? Und der Patrick hat ja schon was dazu geschrieben. Wann wird das gemacht, dass wir den dann zur Not auch zum Verteilen haben? Ich habe nur ganz kurz den Text gesehen, den Patrick hatte, irgendwie Thomas Ney und Susanne hatten das auch alles in der Hand. Lilly ist im Moment noch im Urlaub. Also Details kann ich dir da nicht sagen. Wieder der weitere Ablauf und wieder der Stand des Textes worden ist. Dann muss ich mich wohl mit Susanne Reinhardt zusammensetzen. Okay, danke. Ich glaube auch, dass sie da im Moment echt der beste Kontakt ist, weil sie einfach da ist, solange Lilly noch im Urlaub ist. Sie weiß da auch drüber Bescheid. Jo, klar, danke. Dann ein kurzer Veranstaltungshinweis. Am kommenden Montag um 9 Uhr abends erzählt der Adam über die Search and Rescue Missionen im Mittelmeer und gibt einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation. Das Ganze ist im NRW Mumble, wo wir hier auch gerade sind. Näheres findet sich dazu im Link auf dem Pad beziehungsweise auf der Webseite der PPI. Ich darf dich korrigieren. Gerne. Es findet ausnahmsweise mal nicht im NRW-Mumble statt, das findet auf dem PPI-Mumble statt unter mumble.ppi.rocks. Gibt es auch einen passenden Konferenzraum und das Ganze ist, sage ich mal, glaube ich, auch ein bisschen nur Auftakt. Erst mal Informationen schaffen. Wir werden auch versuchen, noch einen Referenten weiter reinzukriegen, der in der aktuellen Situation gerade auch involviert sind. Das ist ein bisschen schwieriger, weil die meisten gerade mit Malta beschäftigt sind. Aber gerade deswegen hat sich auch PPI hier mit ein bisschen eingemischt, gesagt, das ist schon so ein wichtiges Thema, da müssen wir einfach dabei sein, wir müssen helfen. Punkt. Das sehe ich genauso. Ich finde es auch wichtig, dass da über die Parteien hinaus auch die Zivilgesellschaft langsam aktiv wird, weil sich ja im politischen Spektrum die Dinge einfach viel zu langsam bewegen. Dann da kurz die Anmerkung, könntet ihr das auf der Webseite bitte dann anpassen von der PPI, da ist nämlich noch der NRW-Mumble auch drin, das ist dann wahrscheinlich verwirrend. Dann hat irgendeiner rumgefuscht, das ändere ich gleich wieder. Danke dir. Gut. Dann sind wir eigentlich schon am Ende der Tagesordnung angelangt. Dann verbleibt mir nur noch ein Dankeschön in die Runde zu sagen. Vielen Dank allen Zuhörern. Vielen Dank vor allen Dingen auch allen, die sich eingebracht haben mit Fragen oder die sich eingebracht haben mit Anträgen. Vielen Dank an Gabriele fürs Protokoll. Vielen Dank, dass ihr das auch im Pad so gut mitverfolgt. Vielen Dank für die Aufnahme und das Transportieren nach außen. Bei der Gelegenheit auch endlich nochmal ein Dank ans Krähennest. Und natürlich vielen Dank an die Kollegen im Vorstand.